Bitte helfen Sie mir! Oh Gott, dass Sie da sind! Immer bitte, Hilfe, Hilfe! Die hektischen Zeiten sind lang überwunden. Helfen Sie mir! Ich werde verfolgt! Erstmal beruhigen. Bei mir sind Sie sicher. Da! Da ist sie da! Mein Kollege nimmt sich Ihre Arme. Sind Sie ASPI? Ja? Ja. Ich bin Angehöriger der sanften Patrouille. Sehen Sie, mein Kollege hat die Täterin schon. Schon sei Dank. Fühlen Sie sich stark genug für eine Aussage? Ja. Dann kommen Sie bitte mit. Und die Verbrecherin? Um die kümmert sich mein Kollege. Kommen Sie. Wir fahren zum Gästehaus. Wirklich, das geschieht. Es ist wirklich da. Sie meinen doch nicht... Doch. Zum Beispiel neulich. Sehen Sie, ich hatte dann noch den Rest einer Fixierung auf eine frühere Nachbarin, die Freundin meiner Mutter. Was mir allerdings erst neulich nach einer zunächst unbegründbaren Obstipation bei einer Kurzkompaktanalyse am Isomatikstand der Samt- und Seelenmesse klar geworden ist. Oh, hatte da was verdrängt seit meiner Kindheit und frühen Pubertät. Na, logisch, dass ich das dann gleich aufgearbeitet habe. Sie haben mit Ihrer früheren Nachbarin darüber gesprochen? Nein, natürlich nicht. Außerdem wohnt sie heute in der von Ex-Europäern übernommenen ehemaligen Papua-Reservation. Und da gibt's noch nicht mal Telekom in Dreidim-Verfahren. Ihr Mann ist Holzfüller und Baumresozialisationsformierer. Und sie verwaltet das Archiv der Bildtonaufzeichnungen über die früheren Bewohner des Reservats. Außerdem ging es ja um die Nachbarin von damals. Jedenfalls, das ging ganz einfach. Ich gab einfach die in meiner Erinnerung und in meinem Memory Collector gespeicherten Daten bezüglich Nachbarin damals ein, dazu ein paar alte Videotapes und sogenannte Fotos, und schon ging die Bewältigung dieser alten Psychokiste los in Richtung Fixierungsabbau und Aufarbeitung alter Wunschziele, Probleme und Projektionen. Das war übrigens sehr angenehm. Ja, wirklich sehr angenehm. Gefühlsmäßig immens stimulierend und auch im Bereich der Zufriedenstellungsfrequenz ungewöhnlich effektiv. In den Personal-Fitness-Bereichen Zärtlichkeit und Lust ergab sich sogar ein Heim-Mixture-Faktor von 5-Alpha-2. Ach ja? Ja, die Koordinierungsanzeige beinahe ständig im oberen Bereich. Also... Und Sie glauben, dass... Die Fixierung abgebaut ist, aber sicher, ja. Weitgehend abgebaut. Ja, das glaube ich nicht, das weiß ich. Die Aufzeichnungen und Analysenauswertung des Psychophysiogramm-Operators waren... Was für ein gut aussehender Mann, nicht wahr? Gut aussehender Mann. Ist notiert. Du meinst die beiden da drüben? Einen der beiden. Hebst du den Arm ein wenig? Ja, so. Es ist sehr interessant, ein Teil deiner Armbanduhr zu sein. Ja, die beiden sehen gut aus. Der Jüngere besonders. Der Jüngere ist notiert. Das kommt, weil er dich mehr interessiert, Eva Beate. Besonderes Interesse ergibt eine höhere Attraktivitätsakzeptanz. Er hat schon zweimal zu mir rübergeschaut. Zweimal rübergeschaut? Ja. Ich sollte ihn in meine Träume aufnehmen. Notierst du das bitte, Memory Friend? Aber gerne. Datenmemory zwecks Aufnahme in Träume. Person männlich, ca. 35 Jahre alt. Schlank, mittelblond, helle Augen, korrekt gekleidet, spricht viel. Ist notiert, okay. Füge gut aussehend hinzu. Gut aussehend, ist notiert. Du wolltest eine Mango-Limonade bestellen. Wenn ich dich nicht hätte... Interesse an Personen zwecks Traumanreicherung sollte nicht die Aufnahme von Vitaminen und Spurenelementen behindern. Stimmt. Eine Mangolimonade bitte. Ja, gerne. Der Gesang einer Amsel als Dank für ihre freundliche Bestellung. Die Amsel war früher einer der häufigsten und weitest verbreiteten Vögel Europas. Kenner schätzten ihren Gesang noch höher als den der Nachtigall. Heute wird Restexemplaren in staatlichen Animal Hospitals eine adäquate Heimat geboten. Dies war eine historische Aufnahme des freundlichen Kommunikations- und Bewirtungsgewerbes. Und hier die Mangolimonade. Bitte sehr, die Dame. Vielen Dank. Lecker. Lecker. Ist notiert. Seien Sie willkommen. Wir hoffen, dass Sie sich wohlfühlen. Zwischen uns sei die Wahrheit, heißt es in der Iphigenie des großen alten Johann Wolfgang von Goethe. Zwischen uns sei die Wahrheit. Willkommen im Gästehaus der sanften Patrouille. Sie haben kein Recht, mich hier auf der Wache festzuhalten. Gästehaus, Mitbürgerin, Gästehaus. Recht scheidet wohl, aber es freundet nicht, lehrt eine alte Weisheit. Wir werden uns um Ihr Recht kümmern. Jeder hat so viel Recht, wie er Macht hat. Baruch Spinoza, wie finden Sie das? Das ist sehr hübsch. Wer spricht denn heute noch von Macht? Bitte, nehmen Sie Platz. Und jetzt erzählen Sie mal ganz von vorn. Sie hat mich verfolgt. Zuerst hat sie mich meiner persönlichen Freiheit beraubt. Schon seit Wochen verfolgt sie mich. Lässt mich nicht in Ruhe. Drängt mir ihre zwanghaften Beziehungswünsche auf. Schenkt mir Topfpflanzen. will meine Kontaktzuwendungs- und Sinnlichkeitskodierung in Ihrem Sinn beeinflussen, unter Kontrolle bringen. So beruhigen Sie sich doch. Wie soll ich nach diesen Ereignissen ruhig sein? Sind Sie sich bewusst, dass Sie schwere Vorwürfe vorbringen? Aber ja. Wer kein Herz für die Wahrheit hat, dessen Kopf nimmt früher oder später der Teufel, sagt der große Pädagoge Heinrich Pestalozzi. Sprechen Sie weiter. Aber ich sage die Wahrheit. Aber das ist alles ganz anders gewesen. Sie kommen auch noch zu Ihrer Aussage. Fühlen Sie sich wohl bei uns, hören Sie ein bisschen Musik, lassen Sie sich von Ihrem Klang beruhigen. Und dann sprechen Sie wieder. Das meinen Sie doch wohl nicht ernst, oder? Träumen, sich sehnen. Und Sie meinen wirklich, das gäbe es noch auf althergebrachte Weise, das habe noch einen Sinn? Verzeihen Sie, aber wo leben Sie? Sehen Sie mal, früher, ach, übrigens habe ich Durst. Ein Bier, Herr Wirt. Ja, gerne. Sie auch noch eins? Zwei Bier, Herr Wirt. Zwei Bier, aber gerne. Der Gesang des Rotkehlchens als Dank für Ihre freundliche Bestellung. Der hübsche kleine Sänger gehörte früher zu den am weitesten verbreiteten Vögeln Europas. Sein verträumter, perlender Gesang galt als eines der schönsten Vogellieder überhaupt. Selbst an stillen, warmen Herbstabenden, wenn kein anderer Vogel mehr sang, konnte man das Männchen noch singen hören. Heute wird Restexemplaren in staatlichen Animal Hospitals eine adäquate Heimat geboten. Dies war eine historische Aufnahme des freundlichen Kommunikations- und Bewirtungsgewerbes. Und hier Ihr Bier. Bitte sehr, die Herren. Sehen Sie mal. Früher war das ja wohl ganz berechtigt, oft sogar noch notwendig, nicht wahr? Früher konnte man doch bestenfalls träumen von dem, was man nicht realisieren konnte. Aber heute, hören Sie mal, heute haben wir doch einen fortschreitenden Ist-Zustand, von dem man damals kaum zu träumen, geschweige denn eine wissenschaftlich einigermaßen haltbare These aufzustellen gewagt hätte. Furst? Ist vorbei. Heute, mein Lieber, muss man doch nicht mehr unterdrücken, was einen drängt und drückt und gewissermaßen zwickt und zwackt. Wenn Sie wissen, was ich meine. In der Progressionsstufe heute wird sich weitestgehend ausgelebt. Prost dann. Prost. Gut. Wie gesagt, aber das dürfte Ihnen ja auch nicht verborgen geblieben sein. Heute muss man nicht mehr sublimieren, kompensieren, sich frustrieren oder gar kompromittieren. Heute geht man doch einfach ins Imaginationskino oder... Sie nicht? Ah. Oder wie gesagt, ins Realisationszentrum und erlebt dort frei und unbeschwert, was zu erleben. Früher mit Schwierigkeiten verbunden, wenn nicht gar schier unmöglich gewesen wäre. Das wissen Sie doch auch, oder? Ja, dann frage ich mich, warum Sie nicht einfach mal hingehen, anstatt hier althergebrachte Anschauungen und Emotionsvarianten zu zitieren. Bisher hatte ich noch nicht das Bedürfnis. Sie haben sich noch nie das Vergnügen gegönnt. Sie kennen sich wirklich nicht aus. Sagen Sie, Ihre Desinformation beruht nicht etwa auf einer sanften Sanktion mit Einzelbeherbergung und verschärfter Datensperre? Deine Pulsfrequenz hat sich erhöht, Eva Beate. Ist das ein Wunder? Nein, es ist nett, Teil deiner Armbanduhr zu sein. Pulsierend. Danke. Er hat eine ganz besondere Art, seine Oberlippe mit der Spitze des Zeigefingers zu streichen. Ich notiere. Und Sie wissen wirklich nicht, wie man ins Imaginationskino respektive Realisationszentrum kommt? Dabei ist es ganz einfach. Man absolviert einen 6-wöchigen Bedienungsintensivkursus. Bedienung wovon? Ja, der Geräte natürlich. Aber Sie wollen doch wohl nicht, dass bei Ihrem Erlebnis des wirklich Realen ein anderer, ein partiell Unbeteiligter an den Imaginationsrealisatoren, am Memory Collector, am Sensitivitätsmodulator und Sinnlichkeitstuner, am Stimulanzfaktortum und an den Lusthilfe-Kodierungen herumfummelt, oder? Prost. Also, Sie absolvieren den 6-wöchigen Bedienungsintensivkurs, bekommen nach bestandenem Examen die fälschungssichere Besucher- und Realisationsberechtigungskarte ausgehändigt. Ist die nun... Natürlich können Sie auch ohne Examen ins Imaginationskino und auch ins Realisationszentrum gehen, aber dann muss immer ein Angestellter des Hauses die Realisationssteuerung übernehmen und das nimmt dem Ganzen doch ein bisschen die intime Note, nicht wahr? Also, Sie bekommen diese Karte und können dann hingehen, wann Sie wollen. Stecken Ihren Obolus in den Kassierer, bekommen Ihre Quittung ausgespuckt, stecken Ihre Karte in den Türöffner, bekommen Sie beim automatischen Öffnen der Tür wieder zurück, gehen hinein, zeigen drinnen dem Diensthabenden und der freundlichen Kontrollwand Ihre Lebendigkeitsbescheinigung, das Ergebnis des letzten Intelligenz- und Arbeitseignungstests, Ihr neuestes Kardiogramm, Ihren HIV-Test, Ihr von der sanften Patrouille ausgestelltes Führungszeugnis, nennen Ihr Codewort, zeigen Ihr verschlüsseltes Radio-Psychophysiogramm und die moralische Unbedenklichkeitsbescheinigung vor, bekennen sich zur Grundordnung des großen Ganzen, bejahen freudig das Grundrecht auf Single-Dasein und schon sind sie drin im Tempel jetzt zeitlich. Wer steilen Berg erklimmt, hebt an mit ruhigem Schritt. So schrieb der große Shakespeare in seinem großen Schauspiel König Heinrich VIII. Und Sie bleiben bei Ihrer Aussage? Ja, es ist so. Seit Wochen bedrängt diese Mitbürgerin mich, lockt mich in ihre Wohneinheit, versucht mich zu Handlungen zu bewegen, mit denen früher doch Männer Frauen auf geradezu patriarchistische Weise... Um Mondes Willen! Jawohl! Und nach den üblichen von ihr zielstrebig herbeigeführten Bodycontacts versucht sie dann auch noch, mich zum Bleiben zu bewegen. Aber Sie sind gleich dran. Und was ist heute geschehen? Sie hat mich zu einem Multivitamintrunk eingeladen, mit Spurenelementen. Wollte angeblich mit mir über neueste Erkenntnisse der Ethik- und Moraltheopathie diskutieren. Mehr nicht, hat sie behauptet. Aber dann in der Wohneinheit war es ganz anders. Zuerst hat sie mich dazu überreden wollen, mein Grundrecht auf Alleinleben aufzugeben. Dann, als ich nicht einwilligte, hat sie mich mit gemeinen Anträgen, Tränen und sogar mit Bodycontacts der Intensitätsstufe 6 zum Aufgeben des Single-Grundrechts überreden wollen. Eine schwere Beschuldigung. Aber ich sage die Wahrheit. Sie hat sogar die Tür verschlossen, als ich gehen wollte, mit einer Geheimnummer. Haben Sie den Code nicht knacken können? Natürlich. Aber sie hatte auch eines dieser alten Schlüsselschlösser zum Einsatz gebracht. Um Mondes Willen, stimmt das? Aber ich... Was den Tatbestand verschärft, und zwar erheblich. Und dann hat sie versucht, meine Sensitivitätswerte, meine Zärtlichkeitskodierung und sogar meine Personal-Sinnen- und Trachtendisposition auf sich hinzuzwingen. Sie hat mich... Vergewaltigt. Ja. Sie haben ihn zwanghaft verführt, Mitbürgerin, stimmt das? Aber ich liebe ihn. Er hat doch auch meine Gefühle erwidert und... Sie geben also zu, Mitbürgerin, dass Sie die Sensitivitätsvariablen dieses Herrn auf sich gerichtet und seinen Zuneigungsreceiver unter Kontrolle gebracht haben. Nein, es geschah einfach. Ohne unfreiwillige Frequenzabstimmung. Ja, ganz einfach. Aus Liebe. Sie leugnen also die Vergewaltigung dieses Herrn hier. Ich liebe ihn. Ich möchte mit ihm leben. Und ignorieren dabei ein wichtiges Grundrecht. Einer neuen Wahrheit ist nichts schädlicher als ein alter Irrtum, schreibt der große Goethe im Wilhelm Meister. Ich hätte ihr ja meine Sensibilität und sogar auch Bodycontacts freiwillig gegeben, wenn sie nicht auf Einschränkung meiner Eigenständigkeit und Aufgabe meines Grundrechts auf ein erfülltes Single-Leben bestanden hätte. Aber sie hat die Tür abgeschlossen, mich nicht rausgelassen, hat sich gewaltsam an mich geschmiegt und so kam eines zum anderen. Und dann wollte sie auch noch, dass ich mit ihr zusammenziehe. Aber Wolf Dietrich, willst du denn nicht mit mir leben? Da hören Sie es ja selbst. Und als ich endlich fliehen konnte, da hat sie mich brutal verfolgt. Ich wollte dich nicht verlieren. Na, da sind wir ja zur rechten Zeit gekommen. Ja, dank sei der sanften Patrouille. Ich sollte ihn an meinem Wunschrealisationssystem beteiligen. Ja, das werde ich tun. Werte nähern sich der zweiten Stufe im sechsten Bereich. Gewiss geht nun ein verträumtes Lächeln von deinen hübschen Mundwinkeln aus, lässt deine Augen aufleuchten, zauberzarte Röte auf deine Wangen. Ja, das kann sein. Ist notiert. Dank dir, Memory Friend. Hebst du deinen Arm, damit ich auch optisch notieren kann, was ich bisher nur aufgrund deiner Werte habe notieren können? So? Wunderbar, ganz wunderbar. Das Lächeln dein liebreizendes Gesicht verschönt hat, ist notiert. Gut, dass du das wirklich sehr preisgünstige Angebot bezüglich des neuen Heimimaginationsrealisators wahrgenommen hast. Ja. Du blickst zu ihm hinüber. Ja. Noch heute werden wir ihn ins Wohnzimmer adäquate Wunschrealisationssystem einspeisen. Noch heute Abend soll er die Realität meiner Träume beflügeln. Der Entschluss macht dich froh, nicht wahr? Ist notiert. Ins Realisationszentrum und Imaginationskino. Er war noch heute da. Hätte sie natürlich gerne mitgenommen, wenn ich sie früher getroffen und wenn ich gewusst hätte, dass Sie noch niemals da gewesen sind und dass Sie so schüchtern sind. Das dachte ich eher von Ihnen. Von mir? Und warum sind Sie heute? Ganz einfach. Wegen der Frau, die gegenüber von meiner Wohneinheit wohnt, auf der anderen Seite der Laufbänder. Wegen dieser Frau und ihrer hübschen Nichte. Sie meinen... Die mit den blonden Locken, die Kleine, die alles, was hübsch an dir ist, schon so frech spazieren führt. Und dazu diese Bein- und so weiter Bekleidung, die so eng ist. Das, also ich bin sicher, auch Ihnen würden die Augen übergehen. Natürlich ahnt sie, was sie bei mir anrichtet. Bereits beim ersten Anblick zeigte mein Attraktivitätsreceiver einen Anstieg der Sensibilitäts- und Stimulanzmarkierung von 0,5 auf 4,2. Ach ja. Und dazu noch ihre Tante. Ein. Sofortiger Anstieg der Markierung des Attraktivitätsreceivers auf über 8. Wunderschön. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich Ihnen sage, dass mein Kardiogramm eine Verdoppelung der Herzfrequenz verzeichnete. Diese Frau ist... Allein schon ihre Augen, ihr Gesicht. Sie hätten mal die Turbulenzen auf meinem Reaktionsoszillographen sehen sollen. Jedenfalls unglaublich frequenzbeeinflussend, diese Frau. Schlank, aber nicht zu schlank, wenn Sie wissen, was ich meine. Dunkle Haare, schönes, reizvolles Gesicht, kluge Augen, wundervoller Teint, wundervoll sinnliche Lippen, eine wundervolle Figur. Ach, ehrlich gesagt, allein ihr Gang kann einen schon verrückt machen. Und wie sie einen geradewegs ansieht. Ja, da haben Sie recht. Und wenn die beiden zusammen über die Straße gehen, die eine im allerbesten Alter, Mitte 30 würde ich sagen, schön, sinnlich, selbstbewusst, erfahren, die andere jung, süß, frech und neugierig. Ja, ich weiß, der alte Männertraum, klar. Aber nun mit Hilfe des Fortschritts wirkliche Realität, mein Lieber. Unkompliziert, frei und lustvoll, unterdrückungsfrei. Tut niemandem weh, oder? Verehrten Gäste, war unsere tägliche Katastrophe, eine Produktion des freundlichen Kommunikations- und Bewirtungsgewerbes. Wir werden uns auch weiterhin nach Kräften bemühen, Sie zu unterhalten. Gute Aufnahme. Spannend, nicht wahr? Und wenn nun wirklich mal eine Katastrophe käme? Mich interessiert mehr die Realität. Heute im Imaginationskino zum Beispiel hätten Sie mal bei sein sollen. Vielleicht auch besser nicht. Wäre für einen Novizen wie Sie vielleicht zu anstrengend gewesen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Jedenfalls ging es hoch her. Und ganz real. Nicht Träume sind Schäume und vor Sehnsucht vergehen. Nein, ganz reale Sachen. Noch ein Bier? Nein, danke. Also ich nehme jedenfalls nur eins. Nach solchen, sagen wir mal, glückerfüllten Stunden wie heute habe ich immer mächtigen Durst. Ein Bier, Herr Wirt. Aber gerne. Der anheimelnd wehmütige Gesang der Goldammer, als Dank für ihre freundliche Bestellung. Früher hat man das Lied dieses wunderschönen Vogels mit den Worten »Wie hab ich dich lieb« übersetzt und Beethoven, der große Komponist, hat es etwas verkürzt als Thema seiner 5. Symphonie gewählt. Früher gehörte die Goldammer zu den am weitesten verbreiteten Vögeln Europas. Heute wird Restexemplaren in staatlichen Animal Hospitals eine adäquate Heimat geboten. Dies war eine historische Aufnahme des freundlichen Kommunikations- und Bewirtungsgewerbes. Und hier Ihr Bier. Bitte sehr, der Herr. Und was geschah da? Was da ganz real geschah? In Einzelheiten? Ich weiß nicht, das ist eigentlich kein Stoff für Kneipengespräche. Dafür sind meiner Ansicht nach die staatlich geförderten Investigationsteams zuständig. Noch heute Abend. Ich darf es nicht vergessen. Ist notiert. Ihn vom vielen Reden abzubringen, dazu werden sich gewiss Mittel und Wege finden lassen. Mittel und Wege finden ist notiert. Ich werde einige diesbezügliche Vorschläge errechnen. Der andere sieht auch nicht übel aus. Vielleicht sollte ich ihn ebenfalls in meine Wünsche aufnehmen. Zwecksrealisation ist notiert. Das wird sehr interessant werden. Oder doch nur den einen. Darf ich notieren? Zunächst nur den einen. Er hat blaue Augen und einen weichen Mund, sehr ansprechend. Quel gracioso cuerpo. Überflüssig. Ist notiert. Jedenfalls war es eine geradezu perfekte Imaginationsrealisation. Zuerst kam die Nichte ins Zimmer. Christina heißt sie übrigens, aber das ist ja unwichtig. Sie kam also ins sehr gemütlich realisierte Zimmer. Barfuß, hatte sich nur die Nägel der zierlichen großen Zehen lackiert. Sah hübsch aus. Dazu dann, ach, wirklich sehr hübsch. Prost. Und das war dreidimensional, natürlich. Und mehr, eben total real. Ja, wir leben schließlich nicht mehr im 20. Jahrhundert. Das Mädchen wusste natürlich, dass ich zu Anfang... Ich hatte natürlich meine Daten in den Kommunikationspräparator eingespeist, einschließlich dritte Stufe Exhibi-Kategorie, das heißt Exhibi-Neigung im privaten Umfeld, also eine ganz normale Aufheizkiste ohne Zwangs- und Aufdringlichkeitscharakter. Das wäre dann nämlich Stufe 1. Jedenfalls, aufgrund der in den Kommunikationspräparator eingespeisten Daten und überhaupt fand diese Christine es natürlich ganz toll, dass ich anfangs mit Exhibi-Stufe 3 abfuhr, was sie natürlich zu hervorragend realisierten Reaktionen veranlasste, worauf dann natürlich Body-Contacts erfolgten mit allem Drum und wie bitte? Tatsächlich Berührungen und... Kontakt, klar. Und... Wie? Ja, ganz einfach. Sensortaste der Kommunikationsstufe 2 im 4. Kooperationsfeld antippen, Observationswunsch anmelden, Kontakt-Realisationsvorstellung spezifizieren, Kontrastmarke beachten, Sensitivitätsmodulator und Stimulanzfaktor zum Ziel projektieren, das OK-Zeichen im Bereitschaftsfeld abwarten und schon geht's los. Tja, Mitbürgerin. Nach dem, was Ihr Opfer zu Protokoll gegeben hat, wird es wohl eine harte Anklage werden. Vergehen gegen das Grundrecht auf glückliches Single-Dasein? Freiheitsberaubung mittels eines Schlüsselschlosses, also unter besonders schweren gesetzwidrigen Umständen, außerdem Nötigung zu außerimaginationsrealisierten Bodycontacts in Tateinheit mit gewaltsamem Anschmiegen und gewaltsamer Beeinflussung sowie Beeinträchtigung von Sensitivitätswerten, Zärtlichkeitskodierungen und der Personal Sinn- und Trachtendisposition des Herrn Opfers. Und was am schwersten wiegt, Ihre Taten gegen das Grundrecht auf glückliches Single-Dasein erfüllen zugleich den Tatbestand des Verbrechens gegen die freiheitlich-demokratischen Rechte der Bauindustrie und Möbelindustrie, der Bekleidungs-, Lebensmittel-, Getränke-, Brauerei- und Erbauungsindustrie, der Freizeitindustrie, Bewirtungsindustrie und Urlaubsindustrie, der Abenteuer- und Spielwarenindustrie, der Medienindustrie, Ratgeberindustrie und Imaginations-Realisationsgeräteindustrie, der Gesundheitsindustrie, Sportindustrie, Pharmaindustrie, der Handlese- und Badezusatzindustrie, der Körner- und Kurbadindustrie, der Kindergarten-, Schul- und Senioren- Heimindustrie, der Memory-Friend-Hersteller und Topfpflanzenhersteller, der Zentralküchen und... Hören Sie auf! Aber ich habe die Pflicht, Ihnen Ihre Vergehen zu nennen. Ich wollte ihm doch nur sagen und zeigen, dass ich ihn liebe und mit ihm leben möchte. Sie lieben Ihr Opfer, trotz all Ihrer Vergehen. Weißt du noch, Wolf Dietrich, wie wir auf dem Beförderungsband durch die Stadt geglitten sind, zum Brunnen der fröhlichen Schwermetalle und dann die Stunden im Museum der Artenvielfalt. Wolf Dietrich, wir beide zusammen und dann das herrliche Essen bei dir mit Salatcreme, Synthetsuppe und Streichsteaks und dann die Nacht zusammen. Du hast mich Schnuckibärchen genannt. All unser Übel kommt daher, dass wir nicht allein sein können, sagte der große Philosoph Arthur Schopenhauer. Und ein italienisches Sprichwort sagt, einer ist nicht mal gut im Paradies. Sie sind nicht allein. Sie gehören zum großen Ganzen. Immer im Einzelnen nur habe ich das Ganze erblickt, schrieb der große Dichter Friedrich Schiller. Führen Sie mich ab. Das gab es früher, das gibt's schon lang nicht mehr. Wir werden Ihnen einfach mit der Modifikation Ihrer Personal-Glückszieldisposition helfen. Ganz nett und zwanglos. Und wie? Ein paar kurze Sitzungen mit dem Modifikationsorientierungsoperator. Ein Apparat? Ja. Haben Sie was gegen Apparate? Es war fantastisch. Aufregend. Toll. Auch für Sie natürlich. Und ich selbst war gerade drauf und dran, die nächsthöhere Climax-Stufe zu erreichen. Also, Sie werden es nicht glauben, aber genau in diesem Moment ging die Tür auf und Christines Tante kam herein ins gemütlich realisierte Zimmer. Perfekt getimt. In einem Kleid, das ihre Schönheit auf das Aufregendste betonte. Ein Kleid, wissen Sie, aus sehr zartem Material mit einem Oberteil, in das ich... Das ist aber... Ungewöhnlich, ja, da haben Sie recht. Sonst trägt die Frau, soweit ich diesbezüglich informiert bin, diese altertümliche Art von Bekleidung natürlich nicht. Sie sind übrigens ausgezeichnet informiert. Woher eigentlich? Heute in dieser realen Situation jedenfalls trug sie ein solches Kleid. Also wie gesagt, ich war ganz weg von dem Anblick dieser wunderschönen Frau, beinahe schockiert, möchte ich sagen, sodass meine Sinnlichkeitskurve quasi etwas stagnierte, was von ihr jedoch, Barbara heißt sie übrigens, ganz und gar nicht beabsichtigt worden war, weshalb sie wohl auch, also als sie bemerkte, dass mein Erregungsausschlag auf dem Oszillographen des Sinnlichkeitsinformators kurz vor dem Scheitelpunkt der idealen Leidenschaftskurve stehen blieb, da tat Christines Tante etwas... Darf ich repetieren? Also, wir haben jetzt festgehalten, Einbeziehung besagten Mannes ins private Wunschrealisationssystem, und zwar dies noch am heutigen Abend, zwecks Erkundung neuer Sphären und Verhaltensnormen. Sag Formen. Aha, sehr gut. Verhaltensformen ist notiert. Wünsche für den Verlauf der Realisation. Aber ja. Kommunikationsstichwort 1, wechselseitiges Ansehen. Kommunikationsstichwort 2, Begehren. Kommunikationsstichwort 3, Annäherung. Kommunikationsstichwort 4, scheue Zärtlichkeit. Korrektur. Überraschende Leidenschaft. Sehr hübsch, ist notiert. Dann Kommunikationsstichwort 5, Präludium und Fuge. Kommunikationsstichwort 6, leidenschaftliches Zueinanderfinden. Kommunikationsstichwort 7, Sex. Kommunikationsstichwort 8, neue Verhaltensformen. Kommunikationsstichwort 9, maßloses Experimentieren. Kommunikationsstichwort 10, Erfüllung. Ist notiert. Und was wirst du zu diesem Anlass betreffs Kommunikationsstichwort 1 tragen? Das neue Luftkissenkostüm. Der Visualisator zeigt dir, dass du soeben zu erröten im Begriffe bist. Ich glaube, ich brauche noch eine Mango-Limonade. Ja, natürlich, auch mit der Frau. Das war ja das überhaupt Wunderbarste an dieser Realisation. Es war... Am liebsten möchte ich gleich morgen wieder ins Realisationscenter gehen. Und es war wirklich real? Würde ich Ihnen sonst davon erzählen. Und die beiden waren wirklich in diesem... Imaginationskino. Imaginationskino? Woher soll ich es wissen? Natürlich sind sie da gewesen. Mit mir jedenfalls sind sie da gewesen. Hm. Die Voraussetzungen sind klares Wunschziel, klare Objektwahl, etc., etc. Ich sag Ihnen, das war herrlich, das war wundervoll, schön, hinreißend, aufregend, das war kolossal. Ich glaube, ich werde ihm etwas ins Ohr flüstern. Küss mich, werde ich flüstern. Küss mich ist notiert. Und ich glaube, ich werde es gerne sagen. Gerne sagen ist notiert. Weißt du nicht... Ein Gedicht zu diesem Anlass, aber gewiss, Eva Beate. Komm an meinen Nierentisch. Iss mit mir den Freitagsfisch. Sei mein süßer Schmusebär. Geh mit mir ins Theater. Küss mich unten im Parkett. Küss mich, wenn du gehst zu Bett. Küss mich dort und küss mich hier. Sei mein liebstes Rüsseltier. Und so weiter. Es ist ein intellektuelles Gedicht, nicht wahr? Sicherlich. Ist doch von einem Popsänger geschrieben worden. Ich werde darüber nachdenken. Ein Stück weit macht es mich irgendwie wahnsinnig betroffen. Betroffen? Wahnsinnig? Ist notiert. Haben wir alles notiert? Ja. Wir können gehen. Es wird ein wundervoller Abend werden. Ja. Ich bin sicher. Also, wie gesagt, sollten Sie mal ins Imaginationskino gehen, dann können Sie ja auch einmal, wenn Sie... Ach, ihr müsstet die Kommunikationskodierung so einstellen bzw. einstellen lassen, dass Sie mit dieser wirklich sehr schönen... Ich brauche kein Imaginationskino. Das verstehe ich nicht. Wenn Sie so begeistert sind von dieser Frau, warum kommen Sie uns dann nicht mal besuchen? Wie soll ich das verstehen? Sind Sie der... Ach, ich bin völlig fertig. Tag, Kollege. Ich bin völlig geschafft. Ich komme gerade vom Gästehaus. Der sanften Patrouille? Interessieren Sie sich dafür? Nicht sehr. Was ich durchgemacht habe, die Zeugenaussage und das alles. Ja, erzähl mal. Also, es war furchtbar. Ich habe Durst. Ein Bier, bitte. Ja, gerne. Kommt sofort. Der nächtliche Ruf des Waldkauzes als Dank für Ihre freundliche Bestellung. Ein Ruf, der an Märchen und Sagen erinnert, geheimnisvoll und schön. Früher waren die Waldkauze die in Europa am häufigsten vorkommenden Eulen, berühmt für ihren Mut und ihre Angriffslust. Nicht selten sind Menschen, die sich jungen Waldkauzen näherten, von den Alten angegriffen und verletzt worden. Früher lebte der Waldkauz in Wäldern, Parklandschaften, Dörfern und sogar in Städten. Heute wird Restexemplaren in staatlichen Animal Hospitals eine adäquate Heimat geboten. Dies war eine historische Aufnahme des freundlichen Kommunikations- und Bewirtungsgewerbes. Und hier Ihr Bier. Bitte sehr, der Herr. Das war nötig. Wie gesagt, es war furchtbar. Sie wollte mich dazu bringen... Wer wollte dich? Die Kollegin aus dem zentralen Restriktionsbüro. Die immer diese alten Gedichte liest? Genau die. Sie wollte mich umkonditionieren, damit ich mit ihr zusammenlebe. Zusammen? Ja, richtig, zusammenleben und so weiter. Mit Schlüsselschloss und ungefragtem Anschmiegen. Um Mondes Willen. Sie hat mich sogar verfolgt. Sie hat... Es war... Das ist ja widerlich. Dabei wollte ich doch eigentlich zu meiner Mineralienmeditation. Ich meditiere jetzt neuerdings mit einem Lapislazuli. Ganz toll. Diese Kraft, die von ihm ausgeht. Jedenfalls, im letzten Augenblick kam dann ein ASP. Na, Sonne sei Dank. Ja. Ach, der Kollege Helmut, hallo. Ich gehe mal zu ihm. Ich muss es ihm unbedingt erzählen. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie sind also der Gefährte von besagter Frau, Dame? Ich hatte natürlich nicht im Geringsten die Absicht, Sie mit meinem Bericht, sagen wir mal, zu brüskieren oder Sie... Das haben Sie auch nicht. Kommen Sie uns doch einfach mal besuchen. Meine Frau und ich würden uns freuen. Und meine Nichte ist auch oft bei uns. Wohnt ja in der Nachbareinheit. Ich könnte mir vorstellen, dass... Auch sie sich freuen wird? Verzeihung, aber ein solcher Besuch wäre nicht... Wissen Sie es, also natürlich herzlichen Dank. Ihre Einladung ehrt mich ungemein. Zumal ich, wie ich ja bereits zu betonen, suchte eine gewisse Bewunderung für Ihre verehrte Gattin und auch für Fräulein Christine nicht verleugnen kann. Aber wie ich ja bereits dazu tun mich bemüht habe, ziehe ich als Fortschritts, will man sagen, betonter Mensch, die doch wirklich ihre Realität der ja, Überkommenen, will sagen, vor. Verstehen Sie mich bitte recht, das Realisationszentrum und Imaginationskino kommen dann natürlich meinen neuzeitlichen Ansprüchen stark entgegen, beziehungsweise ich Ihnen oder besser gesagt wir uns sagen, naja, ich glaube, Sie verstehen mich. Nicht wahr? nicht das. Nicht auch das noch. Nicht ausgerechnet in meiner Wohnung ein Vergehen gegen das Grundrecht auf ruhigen, stressfreien Lebensrhythmus. Ich hab doch Feierabend. Was soll das bedeuten? Was hast du gebracht? Was das bedeuten soll? Meinst du die Bildungssendung der Halbtonanlagen? Bildungssendung? Denkst du denn nicht an unser Kleines? Warum? Was meinst du? Diesen Höllenlärm! Er widerspricht völlig dem demokratischen Grundrecht auf sanften, stressfreien Lebensrhythmus. Das ist doch nur ein Bildungsprogramm. Trotzdem, als Gefährtin eines ASP, wie konntest du nur unserem Kind gegenüber so verantwortungslos handeln? Haben wir dafür die schwerwiegende Einschränkung unseres demokratischen Grundrechts auf glückliches Single-Dasein auf uns genommen, um diesem kleinen, unschuldigen Erdbürger nun dieses anzutun? Aber hör mal... Unser Kleines wird sein ganzes Leben lang unter einer Störung des gleichmäßig sanften Rhythmus leiden. Bestimmt nicht. Mach dir keine Sorgen. Die anderen Frauen in der allgemeinfreundlichen Wohnpark-Stillgemeinschaft sagen auch, das schadet den Kleinen nicht. Ja. Einige Kinder sind bei einem ähnlichen Bildungsprogramm sogar sehr lebhaft geworden und haben fröhlich gekräht und die Händchen zusammengepatscht. Lebhaft. Gekräht. Gepatscht. Um Mondes Willen.